In der letzten Woche war also dieser berühmte 8. Mai. Und da hat die Geschichtswissenschaft nicht nur mit den Erlanger Beiträgen, aber auch schwer mit den Erlanger Beiträgen gezeigt, bewiesen, vorgeführt, dass sie im Augenblick für das nationale Selbstgefühl die passende Interpretationsinstanz ist, dass im Augenblick die Geschichtswissenschaft ja so richtig die Disziplin ist, die sagt, wo es lang geht, die sagt, worauf man aufpassen muss, die das, was die Ziele der Politik sind, mit dem Verweis auf die Vergangenheit, in der das alles seinen Grund habe, rechtfertigt und wichtig macht. Ich hoffe, jeder, der hier ist, hat die Hochschulzeitung von dieser Woche kriegen können und sehen können, dass die Erlanger, also da ist da speziell der große Produzent Professor Stürmer zu nennen, aber auch der Professor Ruchmann, dass die Erlanger auf dem Feld schwer produktiv sind und ausgesprochen deutsch-nationale Interpretationsmuster in die Landschaft setzen. Wenn ich jetzt heute mit dem Thema einen Vortrag machen will, mit dem Thema die Leistungen der Geschichtswissenschaft für den Nationalismus, dann möchte ich das ein bisschen weiter fassen. Da möchte ich die Leistungen aus dem Prinzip der Disziplin erläutern. Erläutern, wieso die Disziplin nationalistisch sein muss und was anders sowieso nicht kann, für was anders sich auch gar nicht eignet. Und diesen Beweis ein bisschen davon ablösen, dass so deutschnationale Themen wie die deutsche Frage, vorwärts und rückwärts, die deutsche Frage seit dem 30-jährigen Krieg, die Debatte, ob Ostpreußen deutsch ist oder nicht, die Debatte, ob ein großes Volk wie die Deutschen eine Niederlage ohne Revanche hinnehmen können und so zu. Diese Fragen alle will ich daran gar nicht behandeln, sondern die sollen mal wegbleiben. Aus dem Prinzip der Disziplin soll der nationalistische Charakter aufgezeigt werden. Der erste Teil des Beitrags soll darin bestehen, dass ich zeige, was macht sie nun, die Geschichtswissenschaft, und die zweite Hälfte soll sich damit befassen, was leistet sie damit. Jetzt könnte man ja sagen, wieso soll man nicht, also die MG ist ziemlich brutal und sagt, Geschichtswissenschaft ist ideologisch. Punkt. Könnte man ja dagegen erstmal setzen, wieso sollte man denn nicht ein Interesse an den vergangenen Dingen haben? Am 30-jährigen Krieg, am Reich der Inkas, an den Feldzügen von Alexander dem Großen, an dem Münzwesen Athens und so zu. Wieso sollte man das nicht? Und da will ich erstmal nicht sagen, dass man das nicht könnte und nicht dürfte, da will ich bloß eine Konsequenz ziehen. Wenn, dann müsste man das Vergangene erstens genauso analysieren wie das Gegenwärtige und es nicht historisch sehen, wie die Historiker sagen und verlangen, und zweitens, über Letzteres soll noch geredet werden, und zweitens, dann wäre natürlich auch klar, dass die Befassung mit dem Vergangenen genauso ein Orchideenfach wäre, wie es zum Beispiel die Befassung mit Indogermanistik ist oder die Assyriologie. Orchideenfächer, Fächer, da gibt es Gegenstände, beziehungsweise es hat sie in der Vergangenheit gegeben. Man kann sagen, da stürzt sich mein Interesse darauf, und man muss gleichzeitig sagen, aber wenn ich es lasse, ist es gerade so gut. Es ist scheißegal. Interesse für eine Sache, die mit der Gegenwart nichts mehr zu tun hat, die rum ist, ist ein Interesse vom Kaliber, wie wenn man wandern geht und sagt, boah, jetzt ist ein Auerhahn. Na, jetzt müsste man wirklich unbedingt wissen, wie ein Auerhahn ausschaut. Und wenn man 10 Schritt weiter ist, hat man die Frage wieder vergessen und fragt sich Sachen ähnlicher Qualität. Warum? Weil der Geist in dem Zusammenhang weiter überhaupt keine Aufgaben hat. Es wird ja gerade gewandert, deswegen stellt man sich derartige Fragen und lässt sie sofort wieder, wenn man sich rumgedreht hat und sich und mit anderen Dingen konfrontiert ist. In dem Sinn könnte und dürfte, sage ich jetzt mal, die Geschichtswissenschaft selbstverständlich ein Orchideenfach sein und sich mit vergangenem Zeug befassen und sagen, damals war es so, bei den Inkas ist um dies und jenes gegangen und so zu. Zweitens aber, das Erklären aus der Vorgeschichte, das historisch Sehen, was die Historiker für vergangene und für gegenwärtige Gegenstände machen. Und da wird deutlich, Geschichtswissenschaft ist keineswegs in dem Sinn eine Wissenschaft, dass sie einen bestimmten Gegenstand hätte, den eben andere Wissenschaften nicht haben. Sagen wir mal, die Geschichte hat das Vergangene zum Gegenstand und die Politologie und Soziologie hat das Gegenwärtige zum Gegenstand. So ist es ja gar nicht. Es ist ja so, dass die Geschichte das Vergangene und das Gegenwärtige historisch sieht, während Politologen vergangene und existierende Regierungssysteme politologisch sehen. Also es ist gar nicht so, dass im Gegenstand ein Unterschied sein müsste, sondern in der Betrachtungsweise. Wenn die Betrachtungsweise dann bei der Geschichtswissenschaft dann aber die ist, historische Gegenstände oder gegenwärtige, aus ihrem Herkommen zu erklären, dann wäre sie sogar als Orchideenfach uninteressant und ungenießbar. Denn die logische Form des und dann, und dann, und dann, die rückt man schon beim Schulaufsatz. Wenn Kinder nicht schaffen, andere Verknüpfungen hinzukriegen, als die der Zeit, und dann war das, und wie das rum war, ist das gewesen, dann empfindet man ihr Verknüpfen als ziemlich dürftig. Wenn die Geschichtswissenschaft sich jetzt erstmal als das methodische und als ihr methodisches Grundprinzip das Werden in der Zeit nimmt, macht, vorgibt und sagt, das ist ihr Feld, die anderen haben andere Fragen, sie hat diese Frage, dann muss man erstmal sagen, dann ist das so etwas wie die logische Verknüpfung des und dann, das Erzählen dessen, dass das, was vorher gewesen war, natürlich irgendwie hat da sein müssen, damit das, was hinterher gekommen ist, dahinter hat kommen können. Allerdings kann man jetzt gleich weiter sagen, die Geschichtswissenschaft begnügt sich weder mit dieser harmlosen, aber gleichzeitig unbedeutenden Rolle eines Orchideenfachs. Man kann das so betrachten. Man kann sich für entlegene, praktisch gleichgültige Gegenstände interessieren, braucht sich aber nicht. Weder mit der Rolle des Orchideenfachs begnügt sich die Geschichte, noch begnügt sie sich einfach mit dem, was nun so einfach das Prinzip ihrer Betrachtung wäre, nämlich das und dann und dann und dann. Also das Nacheinander in der Zeit. Beides ist nicht ihre Sache. Da ist man sich von Hitler bis Rufmann einig, dass Geschichtswissenschaft kein Orchideenfach in dem Sinn sein darf, dass es wurscht ist, ob man sie studiert oder nicht, und dass es wurscht ist, ob man ihre Geschichten da kennt, denn Geschichte wäre wichtig. Das ist die erste Oberaussage. Geschichte ist unbedingt wichtig. Beim Hitler, wir haben es in der Hochschulzeitung drin, Geschichte studiert man doch nicht, um zu wissen, was war, sagt der Hitler, sondern die studiert man doch, damit man einen Lehrmeister hat, für was man tun soll und für die Zukunft des eigenen Volkstums. Geschichte ist doch Mittel, tja, Mittel der Erziehung der Bürger zu nationalen, verantwortungsbewussten, ihrem Volkstum verpflichteten Figuren. Klar, Volkstum kommt bei den demokratischen Historikern als Wort nicht vor, obwohl ich mir da auch nicht so sicher wäre, wie lange es noch dauert, bis auch das vorkommt. Weyruchmann heißt zum Beispiel, und das hat er von einem Methodologen des Fachs, der im Moment ziemlich modern ist, heißt der Karr, ne? Da haben Sie jetzt ein Schlagwort, das heißt Blick zurück in die Zukunft. Klar, die Disziplin spielt mit einem Paradox, aber sie will sagen, zurückzublicken, die Vergangenheit zu studieren, sagt Entscheidendes, Bedeutsames, Wichtiges, bietet Lehren für die Zukunft, welche man nicht ignorieren darf, sollte und so weiter. Ich will es mal noch ganz allgemein fassen. Die Geschichtswissenschaftler haben auch eine Abteilung, die sagt, aus der Geschichte kann man nichts lernen. Und über die Abteilung will ich später ganz ausführlich noch sprechen. Auf jeden Fall, aber es sind auch diejenigen, die sagen, aus der Geschichte gibt es nichts zu lernen, keineswegs Leute, die sagen würden, na, ist ein Orchideenfach. Entweder es reizt einen eben zu wissen, wie das Münzwesen in Athen beschaffen war, oder es reizt einen halt nicht. So sehen die das keineswegs, sondern die sagen, man kann nichts daraus lernen, aber historisch zu denken, ist absolut unabdingbar. Und wer sich erinnert, es hat jetzt seit 10 Jahren, gibt es jetzt eine Agitation gegen die sozialdemokratisch ideologisierte Deutsche Bundesrepublik mit dem Argument, dieses soziologische Denken ist gar nichts, historisch muss gedacht werden. Ein Volk, das nicht historisch denkt. Diese Behauptungen und Leistungen sollen im Folgenden untersucht werden, was da behauptet wird, was wichtig sei an der Geschichtswissenschaft. Als erstes folgt aber aus dem, dass die Historiker weder sich damit zufrieden geben wollen, eben ein exotisches Fach zu vertreten, Interesse für abseitige Gegenstände zu haben, noch sich einfach darauf beschränken wollen, zu erzählen, wie es gewesen ist. Heute früh war ich in der Vorlesung von Professor Ruffmann, hat er gleich 2 Stunden wieder Beispiele geboten und da hat er zum Beispiel gesagt, jetzt habe ich Ihnen sehr viele Fakten um die Ohren kauen, ich muss mich entschuldigen. Geschichtswissenschaft bietet Fakten, jawohl, darauf kommt es an, das ist wichtig, aber wenn sie bloß Fakten bietet, dann hat sie selber das Empfinden, das war nicht das Eigentliche, das war es noch nicht, es soll schon etwas anderes auch sein. Also sie empfindet es als ungenügend. Und was macht sie nun? Sie konstruiert einen Zusammenhang in der Zeit, wo die Zeit, wo das Werden, das pure Entstehen und Vergehen einen Grund für das Dasein der Gegenstände abgeben soll. Also es wird einfach der Umstand, das ist nun mal passiert und das gibt es jetzt zu, weil es entstanden ist, muss es ja wohl in irgendeiner Weise notwendig sein. Diese Gleichung ist erstmal der Grundgedanke. Weil es entstanden ist, muss es notwendig sein, wenn etwas untergegangen ist, dann hat die Zeit darüber gerichtet, es war ja wohl nicht mehr zeitgemäß und musste untergehen. Diese Gleichung des puren, rein faktischen, grund- und argumentlosen Entstehens und Vergehens mit es ist berechtigt entstanden und berechtigt vergangen. Das ist der Grundgedanke vom ganzen historischen Denken. Und dieser Grundgedanke, der begnügt sich natürlich nicht mit dem methodischen, wo andere Wissenschaften Gründe suchen, da behaupten wir die Zeit als Grund, sondern die Geschichtswissenschaft gibt sich Mühe, diesen methodischen Grundgedanken zu erläutern und zu beweisen. Und da habe ich heute früh in der Vorlesung von Professor Ruffmann wieder schöne Beispiele erlebt. Professor Ruffmann befasst sich mit der russischen Revolution und er sagt gleich seinen Zuhörern: Und glauben Sie nicht, dass ich Sie vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus betrachten wollte, also ich bin kein Parteigänger dieser Revolution, ich bin da nicht dafür, ich betrachte Sie als Historiker. Als Historiker steht Professor Ruffmann der Existenz der russischen Revolution folgendermaßen gegenüber: Marxismus-Leninismus ist nicht seine Sache. Klar gesprochen, übrigens nicht weder verheimlicht, noch dass es an der Theorie unklar wäre. Ihm wäre es lieber, wenn es diese Russen nicht gäbe. Wenn es diese Russen jedenfalls nicht als so starke, mächtige Macht und so weiter gäbe. Sagt er alles ganz offen, ist nicht das Problem. Weil die russische Revolution aber nun mal eingetreten ist, sagt der Historiker, hat sie wohl eintreten müssen. Und jetzt werden Gründe dafür gesucht, warum sie hat eintreten müssen. Und da wollte ich jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen. Damit ist die Geschichtswissenschaft mit ihrer Frage schon völlig festgelegt. Eine andere Wissenschaft fragt: Was ist die russische Revolution? Worum ging es da? Was hatten sie gegen den Zaren einzuwenden? Wer war dahinter gestanden? Und so zu. Ein Historiker fragt: Warum musste es dazu kommen? Ein Historiker fragt nicht nach dem Begriff einer Sache. Und das ist Wissenschaft. Und das kann ich mit historischen und mit gegenwärtigen Gegenständen machen. Das ist völlig wurscht. Ich kann sagen, was war das Mittelalter? Ich kann sagen, was ist der Kapitalismus? Ich kann sagen, was ist der Falklandkrieg? Ob der gerade passiert oder ob er nicht gerade passiert, ist völlig wurscht für die Erläuterung, die ich gebe. Aber der Historiker stellt nicht die Frage nach der Eigenart einer Sache, sondern er stellt die Frage: Ich suche oder ich befasse mich damit, warum sie eintreten musste. Und mit dieser Frage hat der Historiker gleich ein Dogma in die Welt gesetzt. Ein falsches, nämlich, dass sie überhaupt eintreten musste. Die Rolle des Zufalls in der Geschichte wird von Leuten, die der Geschichte eine Vernunft und Notwendigkeit anhängen wollen. Die Rolle des Zufalls wird erstmal sehr grundsätzlich geleugnet, wenn einer sagt, die russische Revolution ist passiert, jetzt muss ich die Ursachen und Strömungen finden, die dafür verantwortlich sind, dass es zu ihr gekommen ist. Also nochmal darauf zu achten, es wird schon gleich beim historischen Nachdenken eine ganz andere Frage gestellt, als gefragt würde, wenn man eben wissenschaftlich nach der Eigenart der Gegenstände, die man kennt, forscht und sucht. Also fragt Ruffmann, wie ist es dazu gekommen oder warum musste es dazu kommen? Wer so fragt, warum musste es dazu kommen, sucht jetzt die Bedingungen auf, die, und das war jetzt der Punkt, es wird nicht nach der Eigenart gefragt, sondern die Bedingungen, die die Existenz notwendig machen. Was macht nun die Existenz der russischen Revolution notwendig? Das geht dann zum Beispiel ganz schnell so. Die russische Revolution hat eine Vorgeschichte und die bestand im unauflösbaren Widerspruch des Zarenreichs zwischen Weltmacht und Entwicklungsland. Jetzt fragt man sich, wo ist der Widerspruch? War halt ein Entwicklungsland Weltmacht? Irgendwie müssen sie ihre Weltmachtmittel ja schon zusammengekratzt haben, sonst wären sie es ja nicht gewesen. Fragt man sich, wo ist der Widerspruch? Der Historiker, kein Problem. Weil 1917 der Zar ja nun wirklich und sehr endgültig gestürzt worden ist, ist die Frage, dass dieser unauflöslicher Widerspruch ja wohl gewesen sein muss, schon längst beantwortet, ehe man sich damit befasst, was denn nun mit was in Widerspruch geraten ist. Deswegen genügt in dem Zusammenhang zum Beispiel einfach die Erwähnung. Ruffmann sieht einen unauflöslichen Widerspruch zwischen Weltmacht und Entwicklungsland Und anstatt dass er jetzt darüber weiterdenkt, warum kann ein Entwicklungsland keine Weltmacht sein, wird er sehr schnell merken, sie kann es ja, sie konnte es ja offenbar. Er muss ja immerhin den Widerspruch behaupten, das, was sie konnte, konnte sie eigentlich nicht. Anstatt sich mit der Frage zu befassen, ist er bei dem Umstand, dass es hinterher Krisen gegeben hat und da hat es eine Revolution gegeben und er ist ja, man sieht ja, dass er gestürzt ist. Ist sein Beweisbedarf mit dem puren Faktum, dass die Revolution passiert ist, schon gedeckt? Ja, da kommt was Eigentümliches raus. Da kommt raus, die Revolution, die es gegeben hat, hat sein müssen. Warum? Weil es die Bedingungen dafür gegeben hat, dass sie eintreten muss. Woher weiß man, dass es die Bedingungen dafür gegeben hat, dass sie eintreten muss? Ach, sie ist eingetreten. Das ist also ein einfaches, im Grunde inhaltsloses Verfahren, ein Faktum, für notwendig zu erklären, indem ich erst sage, es ist eingetreten, warum musste es eintreten? Wenn es die notwendigen Bedingungen für sein Eintreten nicht gegeben hätte, wären sie nicht eingetreten. Also wo sie eingetreten ist, hat sie es auch gegeben. Fertig. Ist die Sache für notwendig erklärt. Diese Methode hat jetzt... Ach, zwischendrin. Als nächsten Punkt will ich sagen... Das Verfahren kann, wie beim Professor Ruffmann heute früh, auch zu sehr, sehr einfachen Mitteln greifen. Man kann einfach zum Beispiel sagen, die Autokratie des Zaren war nicht mehr zeitgemäß. Da ist schon gleich der Versuch, wo denn nun eigentlich die Untauglichkeit der Autokratie gewesen ist, da ist der Versuch schon gleich unterlassen. Da sagt man gleich, die Zeit, 1917, hat zu einer Revolution geführt. Vorher hat der Zar geherrscht mit seiner Autokratie. Dass es zur Revolution geführt hat, ist ja wohl ein Beweis, dass seine Autokratie in die Zeit nicht reingepasst hat. Anstatt, dass der Zar seine Herrschaftsform der Zeit anpasst, und dass er sie der Zeit anpasst, hätte man daran gemerkt, dass die Revolution nicht stattfindet oder nicht erfolgreich. Anstatt, dass er sie anpasst, hat er es zur Revolution kommen lassen, also war er nicht zeitgemäß. Die reine Tautologie, hinten und vorn kein Grund. Jetzt gleich mal weitermachen, dann merkt er, wie sehr das jetzt schon die Kategorien sind, mit denen jetzt der Sowjetunion ihr baldiger Tod bescheinigt wird. Der Zar hat zum Beispiel in einer modernen Welt ein erstarrtes Regierungssystem gehabt. Immer wieder dasselbe, wenn man jetzt fragen würde, Herr Professor, inwiefern erstarrt? Denn es stimmt ja nicht, dass die nichts getan hätten, zum Beispiel die Polizeispitzel vom Zaren, dass seine Gouverneure nicht die Wirtschaftsentwicklung vorangetrieben und den Eisenbahnbau gemacht hätten. Wieso erstarrt? Ganz simpel, das Verfahren ist so simpel, wie es bloß sein kann. Erstarrt ist das Regierungssystem vom Zaren. Deswegen, weil er später von der Zeit die Quittung für seine Inflexibilität gekriegt hat. Also muss es ja wohl erstarrt gewesen sein. Das Verfahren kann einfacher nicht sein. Die Zeit selber, ihr Fortschreiten, wird als das Gesetz der Politik besprochen. Der muss die Politik genügen. Wenn ein geschichtlicher Zweck scheitert, zum Beispiel die Zarenherrschaft, dann sieht man, dass die Herrschaft dem Gesetz der Geschichte, nämlich sich hier anzupassen, nicht genügt hat. Also ist sie weg. Die gleiche Logik umgekehrt. Beim Zaren hat alles gefehlt, was die Revolution verhindert hätte. Dieselbe Logik, ob ich sage, alles war da, um die Unzeitgemäßheit des Zarensystems zu belegen, oder ob ich sage, alles hat fehlt, um eine Anpassung an die Zeit zu machen, ist scheißegal. Dann heißt zum Beispiel, die Revolution war Weil es hat keine bürgerlichen Schichten gegeben, bloß den Zahn, sein Adel und dann die Bauern, die landlosen und hungernden Bauern und das Proletariat. Ja, wenn es keine bürgerlichen Schichten gibt. Ganz simpel wieder das Argument. Nicht, dass er behaupten wollte, ernsthaft behaupten könnte, denn das kann er wirklich nicht behaupten. Sind bürgerliche Schichten eine Garantie, dass die Arbeiterschaft keine Revolution macht? Den Satz soll er erstmal beweisen. Den müsste er aber beweisen für seinen Inhalt. Der Trick des historischen Argumentierens besteht nur immerzu darin, dass Gründe angeführt werden. Aber sie werden gar nicht als solche in ihrer Wirksamkeit behauptet, also der Beweis angetreten, eine bürgerliche Schicht verhindert eine Revolution, sondern Gründe werden angeführt. Und dass sie stimmen, dass sie wirksam sind, das beweist man einfach mit dem Lauf der Zeit. Hinterher hat es eine Revolution gegeben und es haben bürgerliche Schichten gefehlt. Was liegt näher für einen Historiker, als zu sagen, es hat die Revolution wenigstens unter anderem auch deswegen gegeben, weil bürgerliche Schichten gefehlt haben. Der Trick der Geschichtswissenschaft, ihr Argument ist immer diese Faktizität. Ihr Argument ist immer, bitte, es ist doch so gekommen. Und dazu nennt sie Gründe. Ob die Gründe mit dem, wozu es gekommen ist, was zu tun haben oder nicht, das braucht die historische Wissenschaft gar nicht zu beweisen. Die nennt sie die Gründe. Und dass es dann so gekommen ist, ist ja wohl der beste Beweis, dass diese Gründe ziemlich wirksam waren. Da gibt es die Logik noch weiter, wenn einer zum Beispiel bei einer Revolution wie der russischen nicht sagen will, was sie ist, worum es ging, sondern sagen will, warum sie eintreten musste, dann wird jetzt jede ihrer Eigenschaften zu einer Bedingung ihres Eintretens. Schwieriger Gedanke. Beim Hegel heißt es, wenn einer anfängt, die Sachen aus Bedingungen zu erklären, dann will er sagen, wenn alle Bedingungen einer Sache vorhanden sind, dann tritt sie in die Existenz. Dann will er also sagen, die Sache ist da, ehe sie existiert. Dann denkt er die Sache doppelt. Er denkt sie nämlich einmal als die, die entsteht, und einmal als den Umkreis von all dem, was sie ausmacht, was es geben muss, damit sie entsteht. Beim Professor Ruffmann schaut diese logische Figur so aus. Er weiß von der russischen Revolution, da ist Land an die Bauern verteilt worden. Also sagt er, die russische Revolution musste sein, denn es war eine Landfrage, die musste gelöst werden. Ich glaube, der Schwindel dabei steckt bei dem Argument. Die ganze Landfrage hat bloß existiert im politischen Willen der Umstürzler, die sich Land sichern wollten. Ansonsten gibt es zum Beispiel in Brasilien auch hungernde Bauern. Und bei uns gibt es Bauern, die hungern wahrscheinlich nicht, aber sie können mit dem Geld, das sie erzielen können, mit den Agrarpreisen, ihren Hof nicht erhalten. Gibt es also ein Bauernlegen. Ob eine Landfrage daraus wird, hängt völlig vom revolutionären Willen derer ab, die ihn eben haben oder nicht. Der Historiker will jetzt erklären, wie es dazu kommen musste. Also sagt er, hinterher ist Land verteilt worden, also muss es ja wohl vorher die Landfrage gegeben haben. Hinterher hat Lenin Frieden gemacht in dem ersten imperialistischen Weltkrieg. Frieden gemacht mit den Deutschen an Schandfrieden, wie sie immer sagen. Hinterher hat Lenin Frieden gemacht. Also war die Friedensfrage angestanden. Die Logik ist ganz simpel. Vor der Revolution war also alles das, was sie hinterher gemacht hat, als Bedürfnis vorhanden, fertig. Und das Verfahren geht auch leicht. Man reflektiert, man projiziert alles, was hinterher gemacht worden ist, als Desiderat dazu, als Bedürfnis danach, in die Zeit davor. Und da ist die ganze Logik der Entwicklung schon fertig. will ich den Schluss noch erzählen. Professor Ruffmann über Lenin und die russische Revolution. Ganz in dem Sinn, wie ich erzählt habe, wie er nachdenkt, stellt er sich jetzt am Ende seiner Erläuterung die Frage, war der revolutionäre Umsturz nun eigentlich unausweichlich? Da merkt man, um es nochmal zu sagen, jemand, der sich erklären will, was etwas ist, hat nicht die Frage, ob es das geben muss. Nur jemand, der behaupten will, weil es eingetreten ist, muss es auch eintreten, stellt dann die prüfende Frage, musste es nun wirklich? Die ganze Frage, musste es wirklich eintreten, ist eine völlig irrationale Frage, weil sie von der Notwendigkeit des Eintretens eines Ereignisses ausgeht. Stellt euch vor, der Lenin hätte sich im rechten Moment im ZK nicht durchgesetzt und die hätten gesagt, geht zu, da warten wir lieber noch ein wenig ab, holen wir uns bloß blutige Köpfe, hätte es die ganze Revolution nicht gegeben. Da wäre der Ruffmann mit seiner Notwendigkeit vielleicht da gestanden. Ja, die ganze Erklärung ist dermaßen von hinten rein und deswegen so frei, eine Notwendigkeit anzunehmen. Also weil er sie annimmt, stellt er dann die prüfende Frage, hat es jetzt denn eigentlich wirklich sein müssen? Und dann kommt er zu folgendem Schluss. Der Weg von der Februarrevolution zur Oktoberrevolution in Russland, es geht also hier speziell um den Abschnitt zwischen Februar und Oktober, also um den Sturz der Kerenski-Regierung. Der Weg von der Februarrevolution zur Oktoberrevolution in Russland, der uns im Rückblick als geradlinige, in sich logische, vielleicht sogar notwendige Entwicklung erscheinen mag, war nicht der einzige mögliche bzw. gangbare, geschweige denn eine im allgemeinen Geschichtsprozess vorgegebene Größe. Geschichte ist keine Einbahnstraße. Also jetzt sagt er, nur jemand, der die Frage stellt, war es nötig, kommt zum Beispiel über ein historisches Ereignis zu dem völlig absurden Befund, eigentlich nicht nötig gewesen. Jetzt hat er einen widersprüchlichen Befund, jetzt hat er eingetreten und damit waren ja alle Bedingungen dafür da, dass es eingetreten ist, also notwendig. Andererseits, nicht notwendig, also befasst er sich jetzt, rechtet er jetzt drum, über wer welche Bedingungen in der Hand gehabt und vergeigt hat. Jetzt muss man mal aufpassen, wie sich das anhört. Das Ganze geht los mit, die Bolschewiken waren keineswegs eine übermäßig populäre Partei. Trotzdem haben die provisorische Regierung, also die Kerenski-Regierung, ich zitiere jetzt da, ne, ich lese was vor, und die sie tragenden demokratischen Kräfte die Macht nicht behaupten können. Obwohl die Bolschewiken nicht übermäßig populär waren, hat die provisorische Regierung, bürgerlich-liberale und sozialistische Kräfte die Macht nicht behaupten können. Warum? Sie scheiterten, weil sie trotz kaum noch vorhandener Gewinnchancen den Krieg fortsetzten, anstatt dem restlos kriegsmüden Volk den Frieden zu bringen. Zweitens, weil sie sich zu keinen durchgreifenden Sofortmaßnahmen im Sinne der landhungrigen, bäuerlichen Bevölkerung entschließen konnten, weil sie schließlich dadurch in einen verhängnisvollen Gegensatz zu der demokratisch-sozialistischen Institution der Sowjets, der Räte, geraten sind. Und weil sie, trotz Bildung und Erfahrung, kein klares Verhältnis zu Wesen und Exekutive der Macht besaßen, weil sie zwar die Verwaltung kannten, aber nicht mit der Machtausübung vertraut waren. Umgekehrt. Die Bolschewiken dagegen machten sich in außerordentlich geschickter Weise die beiden Hauptwünsche der Massen zu eigen. Frieden und Land. Und außerdem, vor allem aber, war niemand so gut und so gründlich in der Handhabung der Macht geschult wie die bolschewistischen Berufsfunktionäre und niemand war von einem so unbändigen und skrupellosen Willen besessen, Macht zu erlangen und auszuüben wie ihr Führer Lenin. Resümee. Warum hat Lenin gewonnen und die anderen verloren? So erweisen sich Lenins Machtstreben und die Fehler und Schwächen seiner Gegenspieler letztlich als entscheidend in einer aus dem Krieg erwachsenen außerordentlichen Krisensituation. Also, die anderen hätten alles richtig machen müssen und der Lenin alles falsch, dann wäre es nicht dazu gekommen. Wo aber der Lenin alles richtig gemacht hat und die anderen falsch, ist es dazu gekommen. Lenin hat die Revolution gemacht und Land verteilt. Also hat er sich den ohnehin getrennt von der Agitation seiner bolschewistischen Partei existierenden Bedürfnis nach Land geschickt zunutze gemacht. Die Kerenski-Regierung dagegen, die das Land überhaupt nicht verteilen wollte, hat es versäumt, das nun wieder getrennt von den Bolschewisten existierende Bedürfnis nach Land sich zunutze zu machen. Alles, was der Lenin gemacht hat, wird von seiner Tat abgetrennt, als das war das objektive Bedürfnis der Zeit. Wenn es der Kerenski gemacht hätte, wäre der Lenin nicht dran gekommen. Na, der Kerenski war nicht der Lenin, deswegen, wenn er das hätte machen wollen, was der Lenin gemacht hat, dann hätte der Lenin ihn ja nie stürzen brauchen. Es wird einfach gesagt, wenn der Kerenski gemacht hätte, was der Lenin gemacht hat, wäre der Kerenski erfolgreich gewesen. So dass es keineswegs notwendig war, dass der Lenin gewinnt. Dann nämlich, wenn der Kerenski eben das macht, und so weiter. Sehr schön noch, und da merkt man unmittelbar, dass diese Art Rechten über vergeigte Chancen in der Geschichte und unverdiente Erfolge in der Geschichte, ne, dass dieses Rechten unmittelbar ein Werten ist. Das merkt man ganz schnell, ganz direkt daran, dass zum Beispiel ein Satz kommt wie, ja, die Kerenski-Burschen, gebildet waren sie, Erfahrung hatten sie in der Verwaltung, aber skrupellose Machtausübung hat ihnen gefehlt. Da waren die Bolschewiken gut drin. Argument, kein demokratischer Politiker darf sich jede historische Schuld zu Schulden kommen lassen, weniger skrupellos in der Machtausübung wie die Bolschewisten zu sein. Sonst, und so weiter, geht's daneben. Die ganze Besprechung, und das ist jetzt einerseits die Schwierigkeit, andererseits das, was ich jetzt habe beweisen wollen, ich glaube, es wird schon gelungen sein, ich mache da noch ein paar mehr Beispiele. Die ganze Besprechung in jedem Detail, die Geschichtswissenschaft macht, ist unmittelbar werdend. Der erste Schritt, den ich gesagt habe, war, werdend im Sinne von, was sich durchgesetzt hat, hat ja wohl auch ein Recht dazu, erster Satz. Nur wer an das denkt, stellt sich zweitens die Frage, hat jetzt das, was sich durchgesetzt hat, wirklich ein Recht dazu? Ja, es hat es, teils, teils nicht, teils gibt es unverdiente Erfolge, teils gibt es unverdiente Niederlagen. Und darin, in diesem Verteilen von verdientem Erfolg und unverdienter Niederlage und umgekehrt, kriegen die Politiker in der Geschichte und die geschichtlichen Zwecke ihre Noten, gute und schlechte. Und jeder Satz, und das ist die ganze Schwierigkeit, wer Geschichte studiert, hat erstmal den Eindruck, der Mann erzählt einfach so vor sich hin. Er erzähle, er sage, da war das und da haben sie das gemacht und so weiter. Die Schwierigkeit besteht schon drin, dass man das rausmerkt, dass es nicht einfach erzählen ist. Die eine Seite, die andere Seite, jeder weiß, dass es elend und hundertprozentig wertend ist und zweitens weiß man immer nicht so genau, worin. Also, zum Beispiel eine Darstellung wie die. Lenin war skrupellos in der Machtausübung, Kerenski skrupelhaft. Kerenski musste unterliegen. Da kriegt der Kerenski das moralische Plus und das historische Minus. Und deswegen die anderen Seiten umgekehrt. Wer der Gute und wer der Schlechte ist, wird genauso bekannt gemacht, wie, dass es überhaupt nichts nützt, der Gute zu sein, wenn man nicht der Skrupellosere ist. Der Professor Ruffmann hat so sehr diese Argumente mit erstarrtes Regierungssystem, Weltmacht ohne entsprechende ökonomische Basis, Immobilismus des Zahnreichs, das hat er so sehr getrieben, dass ihm selber aufgefallen ist, jetzt muss doch jeder gebildete Deutsche sagen, Und der redet unter der Hand von der Sowjetunion und sagt, deren vorgezogenes Todesurteil, welches die westliche Geschichtsschreibung der Sowjetunion ja bescheinigt, und sagt dieses unter dem Deckmantel der Besprechung des Zarenreichs. Und das hat er so sehr gemacht, dass der Professor Rufmann selber drauf gekommen ist und gesagt hat, jetzt muss er einmal Einhalt machen und sagen, keine allzu schnellen Schlüsse auf die Sowjetunion heute. Seine amerikanischen Kollegen würden allzu schnell diese Eigenschaften, erstarrt, Immobilismus, Weltmacht ohne ökonomische Basis, würden allzu schnell diese Besprechung des Zarenreichs auf die heutige Situation der Sowjetunion übertragen. Er wolle das nicht unreflektiert tun, er will es im Laufe des Semesters reflektiert tun. Er will im Laufe des Semesters eben checken, prüfen, inwieweit diese Parallele ihr Recht hat. Der Witz, auf den ich raus wollte, war, so wie das zugeht in der Geschichtswissenschaft, ist, er erzählt über den Zahn und beschimpft den Zahn als einer überlebten Regierungsform. Weiß jeder, 20 Jahre später, 25 Jahre später war die Revolution, der muss wirklich überlebt gewesen sein. Mit Eigenschaften, die zum Beispiel heute der ganze Westen der Sowjetunion attestiert. Jeder hört raus, eben was der Professor Ruffmann auch als Gefahr dann gemerkt hat, jeder hört raus, dass es insgeheim doch die Parallele ist. Also die Verurteilung des sowjetischen Systems, es habe kein Recht zu existieren, es sei schon totgeweiht, wie seinerzeit der Zar gewesen ist. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich. Da erzählen Sie was und wenn Sie was erzählen, ist immer schon klar, dass es Wertung ist. Demokratische Historiker zum Beispiel stellen sich die Frage, Bismarck, ein großer deutscher Politiker, das übrigens ist keine Frage, das ist eine Antwort. Steht auch nicht in Zweifel heutzutage mehr. Bismarck ist ein großer Politiker. Große Männer machen Geschichte, da gibt es gar nicht genug Lob, eben deswegen, weil man ja die Aufgabe erfunden hat, ein Staatswesen, eine herrschende Gewalt, müsse sich in der Zeit behaupten, das hat der Bismarck für seine Zeit sehr klasse gemacht, also kriegt er ein großes Plus. Bismarck der Große, naja, das Prädikat wird heute nicht mehr so oft vergeben, aber jedenfalls in Deutschland steht man schon ein bisschen dazu. Kaum machen jetzt Historiker die Debatte, große Männer machen die Geschichte. Dann hat jeder rausgehört, und das ist der Trick dabei, dann hat jeder rausgehört und gemerkt, das ist kein übermäßig demokratisches Argument. Und deswegen haben Historiker jetzt durchaus auch die Wahl. Nein, ich sage es nur anders. Jeder hat rausgehört, es ist kein demokratisches Argument. Jetzt gibt es eine historische Debatte darüber. Und die heißt, sind jetzt eigentlich mehr die geschichtlichen Bedingungen, unter denen sich dann ein großer Mann sehr bewährt, oder sind es mehr die großen Charaktere, die sich ihre Bedingungen schon schaffen? Und jetzt merkt man, dass in der Form einer Sachdebatte, in der Form einer Debatte, ja was ist es denn jetzt, die Bedingungen oder die Charaktere? Dass in der Form Einstellungen verhandelt werden, nämlich sind wir jetzt demokratisch oder sind wir ein wenig autoritär? Die Geschichtswissenschaft, weil sie so unmittelbar und total wertend ist, die ist eine reine Etablierung von einer Scheinebene einer Debatte. Ich will noch ein anderes Beispiel machen, was wir jetzt in der Zeitung ausgeschlachtet haben. Professor Ruffmann hatte mit dem russischen Historiker, der da im Frankenzentrum eingeladen war, den Streit aufgemacht mit dem Satz, wir haben ihn jetzt mehrfach zitiert, dass die Russen uns nach dem Krieg Ostpreußen weggenommen haben, okay, hätten sie nur dazu gesagt, das ist der Preis für den Krieg. Dass sie aber gesagt haben, das sei urslawischer Boden, das empört einen Deutschen. Königsberg ist eine urdeutsche Stadt. Ich will auf Folgendes hinaus. Jetzt gibt es die Debatte. Ist jetzt das urslawisch oder ist das urdeutsch? Eine Debatte. an der kann man sich schon beteiligen. Da kann dann der eine sagen, bis zum 13. Jahrhundert war es slawisch, da waren echte Slawen mit echten slawischen Herrschaften dort. Niemand was dagegen hat. Dann sind die Deutschen gekommen und nicht als Freunde, sondern als Unterdrücker. Also haben wir im Folgenden die Zeit nicht betrachtet als eine Zeit, in der das jetzt deutsch und nicht slawisch war, sondern in der die Slaverei unterdrückt war. Also gilt es nicht, dass die Deutschen da Städte reingesetzt haben, das war überhaupt die Unterdrückung, dass die Deutschen Städte reingesetzt haben und so weiter. Das sagen die Deutschen. Aber 6 Jahrhunderte deutsche Städte, ist das nichts. 18 Generationen. Und jetzt kann man so einen Streit anzetteln. Es ist der ganze Trick dabei. Das Ganze, worauf ich hinweisen will, ist eine reine Scheinebene der Debatte. Die wollen halt sagen, hat Russland ein Anrecht drauf oder haben die Deutschen eins drauf? Dieses Anrecht nun entscheidet sich nicht, wird noch nicht mal beeinflusst von Argumenten des Kalibers, bis 1300 waren Slawen dort, oder von Argumenten des Kalibers, aber der große Immanuel Kant hat seine Vorlesungen in Deutsch gehalten und da waren russische Offiziere zu seinen Füßen gesessen. Und haben Deutsch gelernt, immerhin, damit sie den kategorischen Imperativ weiter sagen können. Der Witz, das Recht einer Nation auf Königsberg und Ostpreußen wird nicht entschieden über eine solche Frage. Aber beide Seiten beteiligen sich an der Scheindebatte, es werde, als ob etwas entschieden würde. Durch solche Fragen. Und wenigstens, als ob etwas entschieden werden sollte durch so schwachsinnige Fragen. Es ist jede historische Vorlesung, man braucht sich bloß neisetzen und mithören. Man kann immer sagen, CSUler, SPDler, Deutscher, Ami, weil jeder Schuld und Unschuld plus und minus notwendige historische Bedingungen und vergeigte Chancen eben nach seinem politischen Weltbild einrichtet und daraus noch nicht mal ein übermäßiges Hehl macht. Gleichwohl soll aber, und das ist der Unsinn, das Argument für seine politische Einstellung ja irgendwie doch in der Geschichte, in die er sie hineinliest, naja, wieder herauskommen und das soll sein Argument geworden sein. Ich mache mal einen Punkt an der Stelle, unterbreche mich mal. Ich hätte mir erhofft, wenn es Interesse gibt, bin ich auch sehr dafür, dass heute, nachdem wir die Logik der Geschichtswissenschaft doch schon in etwa in der Zeitung, in der Hochschulzeitung dieser Woche niedergeschrieben haben, dass vielleicht nicht so viel Vortrag sein soll von mir aus, sondern mehr Debatte darüber, ob das stimmt. Und ob man das halten kann und ob unsere Schlüsse daraus, die ja das Fach als Ganzes betreffen und als Ganzes in Grund und Boden reißen wollen, ob unsere Schlüsse daraus richtig sind. Wenn jemand also eine Debatte will, dann ist es besser, er meldet sich und debattiert jetzt. Und dann ist es nicht so wichtig, ob ich mit meinem Konzept durchkomme oder nicht. Also, wenn es da Interesse gibt, wenn jemand in der Richtung was anmerken will, soll er sagen und hören lassen. Das war die erste Abteilung des Vortrags. Die erste Abteilung, die sich befassen sollte mit, die Geschichtswissenschaft ist keine und will keine Orchideendisziplin sein. Sie will in der Geschichte, im Ablauf der Zeit, ein Argument sehen und Lehren ziehen. Wie sie das macht, welcher Instrumente sie sich dabei bedient, wie schlecht sie sind, die Instrumente, das sollte bis hierher gezeigt worden sein. Jetzt, der zweite Teil, welcher Art sind denn nun eigentlich die berühmten Lehren? Also worin bestehen sie denn? Da habe ich was Nettes. Da habe ich das Seminar von meinem Studienkollegen Hanisch, der ist jetzt Assistent bei den Historikern, Da haben Sie eine Einleitungsdiskussion gemacht. Da haben Sie in der ersten Diskussion, in der ersten Sitzung diskutiert, wozu Geschichte studieren. Und da haben Sie eine Liste gemacht der Lehren, die Ihnen so einfallen. Oder dessen, was man aus der Geschichte so lernen sollte. Und ich lese jetzt mal vor, der Reihe nach. Und ich will über alle einzeln im Gefolge sprechen, also alle diese Lehren mal thematisieren. Der eine sagt, durch das Lernen der Geschichte kann man besser verstehen, was in der Gegenwart passiert. Zum Beispiel, so habe man sich für Karl den Großen interessiert, nicht, weil dessen Taten wichtig waren, sondern um zu sehen, wie sich Geschichte wiederholt. Ein Argument. Also Argument, Lernen der Geschichte kann man besser verstehen, was in der Gegenwart passiert, wodurch, dadurch, dass man lernt, wie sich Geschichte wiederholt. Zweites Argument. Aus der Vergangenheit zu lernen sei überhaupt ein grundsätzliches Problem. Jeder möchte wissen, woher die eigene Familie kommt. Schließlich geht es darum zu verstehen, was es überhaupt heißt, dass der Mensch ein historisches Wesen sei. Ein anderes Argument. Interessant sei Geschichte. Nein, interessant sei an der Geschichte die Frage, dass Völker, die ihre Geschichte nicht aufgeschrieben haben, wie die Kelten zugrunde gegangen seien. Ja, es ist übrigens keine Kunst, wenn man aufgefordert wird, das zu sagen, also wenn eine Seminardiskussion drin besteht, zu sagen, wozu Geschichte sein soll, kommt man unweigerlich zu solchen oder ähnlichen Auflösungen und ich will erst mal sagen, die Kommilitonen, die das gesagt haben, in ihrer ersten Sitzung haben vor dem Studium im Grunde alle Resultate ihres Studiums schon gewusst. Überhaupt ein auffälliges Moment, dass man beim Studieren heutzutage wirklich nichts Überraschendes mehr mitkriegt. Wer reingeht in die Uni, weiß schon alles, was er weiß, wenn er rausgeht. Kommilitonen haben jetzt also diese vier Lehren, dann hat der Harnisch, der Dozent, noch eine draufgesetzt und gesagt, er ganz höchst persönlich hat sich entschlossen, Geschichte zu studieren und Dozent zu werden wegen Folgendem. Ein Elektriker steckt ein Kabel falsch zusammen, dann entsteht sofort eine Katastrophe. Beim Politiker geht das so, dass Katastrophen, die durch historisches Nichtwissen entstehen, erst später kommen und viel bedenklichere Folgen haben. Deshalb ist es nötig und nützlich, Geschichte zu studieren und diese Gesetze zu kennen. Also der Reihe nach. Die Geschichtswissenschaft hält Lehren bereit. Die erste und primitivste, eine Lehre, die vielleicht am ehesten dem Kommilitonen entgegenkommt, nein, das ist hier so überhaupt nicht vertreten in meiner Liste, da, in der Liste dieser Diskussion. Die erste und einfachste, die, auf der auch der Geschichtsunterricht an den Schulen beruht und früher noch viel mehr beruht hat, es ist die, dass durch die Betrachtung der Vergangenheit und durch das Verteilen der Plusse und Minusse die gerechten Erfolge und die vergeigten Chancen, die Geschichtswissenschaft eine wahre Tugend- und Sittenlehre ist, die dem jungen Staatsbürger Vorbilder ausmalt, an welchen er das, was gut und schön ist, das, was sittlich und hochstehend ist, bebildert kriegt. Die ganz grundsätzliche und prinzipielle und prinzipiell billige Tour des Vorbilder braucht der Mensch. Da war der Adolf Hitler, der ganz zu Unrecht aus der deutschen Denktradition ausgeschlossen wird. Nein, der Mann hat sehr gut kapiert, worauf die ganzen Gedanken rauslaufen, und er hat sich weniger als andere geniert, diese Resultate in einem ausgemachten Klartext hinzusagen. Der Adolf Hitler hat die Sache so gesehen. Er redet über die Bildung, die nötig ist. Die muss eine allgemeine Bildung sein. Und die allgemeine Bildung muss im Unterschied zur praktischen stets eine ideale sein. Sie soll mehr den humanistischen Fächern entsprechen als den naturwissenschaftlichen. Im anderen Fall nämlich verzichtet man auf Kräfte, welche für die Erhaltung der Nation immer noch wichtiger sind als alles technische und sonstige Können. Insbesondere soll man im Geschichtsunterricht sich nicht vom Studium der Antike abbringen lassen. Römische Geschichte, in ganz großen Linien richtig aufgefasst, ist und bleibt die beste Lehrmeisterin, nicht nur für heute, sondern wohl für alle Zeiten. Auch das hellenistische Kulturideal soll uns erhalten bleiben und so zu. Nach der Seite braucht die Geschichte gar keine Nationalgeschichte zu sein, weil sie an den Römern und Griechen überhaupt ein Bild der rein verwirklichten Staatsbürgertugenden hat. Cicero, nie was anderes im Sinn gehabt, als die Republika voranzubringen. Ja, solche, wenn es noch gäbe. Catilina, ein Aufrührer, einer, der gemeint hat, er muss dagegen. Ein Böser. Im Tode noch mutig und beweist er sich als echter Römer, auch wenn er dagegen war. Der ganze Lateinunterricht übrigens, warum überhaupt diese Sprache gelehrt wird, die ganze Einrichtung des humanistischen Gymnasiums, alles schwer überzeugt von der tiefen Bildungswirkung der Antike. Der tiefen Bildungswirkung der Antike, die einen Inhalt hat. Und der Inhalt heißt, in der Antike war der heute so vermisste, gewünschte, verlangte Idealismus der Staatsbürgerlichkeit. Der Mensch soll keine praktischen, eigenen, privaten, persönlichen Vorteilsinteressen haben, sondern ganz im Staat aufgehen als der sittlichen Substanz seiner Existenz. In der Antike war diese schöne Einheit verwirklicht. Also soll man sie sich, gerade weil es heute eine Spaltung von Staat und Gesellschaft gibt, wo der Bürger die Woche über sein Geld hinterherjagt und außerdem und nebenher eine Regierung bejahen soll, die dabei ihm und anderen Grenzen setzt. Also wird ihm das Bild des völligen Aufgehens des Menschen in seiner staatlich-sittlichen Substanz an der Antike immer wieder und immer wieder gern ausgemalt. Um auch dann nochmal zurückzukommen, was da die Logik ist. Die Logik, die man ja genauso gut, wie man es am Cicero positiv machen kann, am Untergang der Römer negativ machen kann. Den Römern am Schluss, was war los mit ihnen? Verweichlicht waren sie. Dem Genuss haben sie sich hingegeben. In Wein gebadet oder in Milch, ich weiß nicht. Der letzte römische Kaiser hat doch glatt das Staatsziel aus den Augen verloren. Und wie Rom gefallen ist, hat er geweint, weil seine Henne gestorben ist. Kennt ihr das? Das ist römische Geschichte, das lernt man da. Und da ist das Argument ganz offensichtlich. Ein Volk, dem der nationale Idealismus abhanden kommt, welches nicht mehr den Erfolg und die Größe der Nation über Leben, Erfolg und Genuss des Menschen stellt. Ein solches Volk geht unter, muss untergehen und die ewige Gerechtigkeit der Zeit hat deswegen auch verdient. Da wird also, gerade mit Latein und Griechisch und der Geschichte der Antike, wird ein elend abstrakter, elend allgemeiner Idealismus des Opfers als die Freiheit und freie Betätigung des Menschen schön ausgepinselt. Argument ist darin merkwürdig. Als Argument will ich sagen, als Argument ist es merkwürdig. Da ist ein junger Mensch und stellt sich im Laufe seines Schullebens die Frage, sollst du jetzt zum Militär oder sollst du lieber nicht? Und dann ist die Ausmalung heldischer Tugenden, von mir aus, am Leonidas, der die Thermopylen verteidigt hat, dann ist die Ausmalung heldischer Tugenden ein Beitrag dazu. Da wird den Leuten ein Grund gegeben, für die Pflichten zu sein, ohne dass die Pflichten, die er zu erfüllen hat, überhaupt vorkommen. Wenn es was zu begründen gibt an einer Pflicht, ja dann von mir aus, meinetwegen, dann soll man es halt mal begründen. Übrigens, man merkt schnell, wie weit man kommt. Sie lassen sich nicht begründen. Deswegen täten die Leute auch gut dran, den Wehrdienst zu verweigern. Und nicht nur den Wehrdienst, sondern auch den Ersatzweisen genauso. Anstatt die Pflichten zu begründen, die verlangt werden, also Mann, du musst Wehrdienst machen, weil das bekommt dir, da hast du was davon, dein Häusler wird geschützt, deine Frau braucht keine russische Vergewaltigung fürchten. Statt solcher Argumente tritt die Lehre der Geschichte, wo an einen Gegenstand, der mit der Sache gar nichts zu tun hat, die Schönheit und allgemeine Richtigkeit von Tugenden beschworen wird. Da muss ich jetzt, also das ist die Lehre, das ist der Nutzen der Geschichte Nummer 1, Vorbilder. Lob von Figuren, in denen das Betätigen des staatsbürgerlichen Idealismus, das Ignorieren der eigenen Interessen und das sich dienstbar machen, dem Erfolg der Nation, in dem dieses eben ausgemalt, ausgepinselt und durch die Darstellung seines Erfolgs gelobt wird. Punkt. Jetzt muss ich eine kleine Einschränkung machen. In der Bundesrepublik Deutschland ist bis in die Gegenwart, und ich glaube, das ist das Lob eines Nationalisten findet. Deswegen ist das Verhältnis zu den historischen Vorbildfiguren auch nicht so einfach, naiv bewundernd verehren, wie es zum Beispiel bei den Amis ist. Bei den Amis ist zum Beispiel die Erklärung von Lincoln und die Anbetung von Lincoln sowieso dasselbe. Also da gibt's noch nicht mal den Anschein davon, dass Geschichte was anders wäre als die Verehrung der Figuren, die die Entstehung dieser großen Nation herbeigeführt hätten. Also das hängt mit einer nationalen Unzufriedenheit zusammen und mit einer Bescheidenheit bezüglich dessen, dass nationale Größe nicht mehr so einfach kriegerisch bebildert werden sollte nach dem Krieg. Damit hängt zusammen, dass diese Art der Geschichtsbetrachtung in der BRD anders als in allen anderen Ländern etwas distanziert betrieben worden ist. Was dafür in der BRD umso mehr gemacht wird, ist genau dasselbe umgekehrt. Während die Seite des Lobs immer den Erfolg der Nation unterstellt, ist in Deutschland das Argument verbreitet, Geschichte, die wäre dazu da, um vor Fehlentwicklungen zu warnen. Wo man also nach der einen Seite hin hat, ein Volk braucht den Idealismus der Staatsbürgerlichkeit, das Opfer für den Erfolg der Nation gegen andere, dann wird es groß und stark. Kann man genau denselben Inhalt umgekehrt als Warnung ausdrücken, wenn am Volk das abhanden kommt, dann wird es nichts. Und letztere ist jetzt vielmehr und hauptsächlich die deutsche Variante der Betrachtung, und das hat auch eben der Dozent Hanisch vorgetragen, wie er gesagt hat, in der Geschichte, da treten die Katastrophen nicht so schnell ein wie beim elektrischen Kurzschluss, deswegen braucht einen Wissenden, der vorausschaut, der die Katastrophe frühzeitig kommen sieht und warnen kann. Erstmal quasi richtig sich darauf einlassen, dieses Argument gewürdigt. Hanisch sagt so richtig, auch ihn interessiert nicht. Die Qualität von Anliegen, die in der Geschichte irgendwer vertritt, auch ihn interessiert nicht, wer was will und warum sie es machen. Auch ihn interessiert die Projektion, und das möchte er gern prognostisch haben, die Projektion von Erfolg. Katastrophe, merkt man sofort, das ist keine Qualifikation von einem Zweck, sondern das ist ein Modus des Erfolgs, nämlich das Gegenteil, Misserfolg. Nur vor der Schablone des geschichtlich korrekten Zwecke sind die, die Erfolg haben. Geschichtlich unkorrekte Anliegen sind die, die untergehen. Nur vor der Schablone kommt man auf die Idee zu sagen, Katastrophen sind das, worüber man sich kümmern muss, und ich bemühe mich um Prognosen. Also das ist erstmal der Fehler, die grundsätzliche Parteilichkeit für den Erfolg des Staats, der in diesem Gedanken schon drinsteckt. Scheißegal, um was er sich dann kümmert. Wenn was Erfolg hat, ist richtig. Und wenn was schief liegt, dann deswegen, weil es seinen Misserfolg programmiert hat. Katastrophe. Aber jetzt mal weiter, wie steht es denn eigentlich mit dem prognostischen Wert, mit seiner Behauptung, er könnte da nutzen auf dem Feld? Der Gedanke hat nochmal, und zwar jetzt richtig, kann er den Prognosen machen, hat er nochmal zwei Fehler. Der erste Fehler besteht darin, man müsste ja immerhin beweisen, wenn man aus der Geschichte eben das Prognostizieren von Katastrophen lernen möchte, ne, dann müsste man immerhin erstens beweisen, dass jetzt genauso ist wie damals, und zweitens, was die Historiker ja auch unterlassen, man müsste überhaupt erstmal noch beweisen, ob es damals notwendig war. Jetzt war es ja damals schon bloß das, dass irgendeine Macht aufgetreten ist und gesagt hat, sie macht was und sich damit durchgesetzt hat. War der Faschismus nötig? War die russische Revolution nötig? Die Fragen sind doch alle falsch. Es hat welche gegeben, die haben es gewollt und die hatten Gründe und die muss man würdigen, aber da muss man nicht sagen, ob das vermeidbar war. Es war doch vorhin schon die Diskussion, ob die russische Revolution nötig war. Jetzt hat er zwei Fehler. Erstens, ob das in der Vergangenheit nötig war, ist sehr die Frage. Und dann müsste er zweitens noch beweisen, dass jetzt genau dieselbe Gesetzlichkeit vorliegt. Wenn er das aber beweisen kann, dann kann er den Exkurs in das, dass es mal war, auch wieder lassen. Weil dann hat er ja gerade bewiesen, dass in der Gegenwart dieses Gesetz meinetwegen existieren würde. Alles im Irrealis gesprochen, soll nur einen Hinweis geben, die ganze Behauptung, aus der Geschichte gäbe es was zu lernen, wenigstens nach der Seite hin, Katastrophen könnten wir frühzeitig absehen. Auch die Behauptung hat einfach überhaupt nichts für sich. Sie stimmt nicht. Prognostisch ist der Wert von solchem Zeug also gleich null. Moralisch, wie die Sache gemeint ist, ist sie so gut wie immer schon. Eine Nation, die BRD heute davor warnen, dass man die Extremisten vor rechts und links im Zaum halten muss, weil es sonst so geht wie in der Weimarer Republik. Dass Deutschland Alleingänge vermeiden muss, weil da kommen zwei Frontenkriege raus. Und so weiter. Das tarnt sich doch überhaupt nur mit dem, dass man es aus der Geschichte gelernt hätte. Das ist doch nichts anderes als die gültigen Imperative der bundesrepublikanischen Weltstellung. Und das tut so, als gewinne man durch diesen Scheinexkurs, ich projiziere mein jetziges Problem in die Vergangenheit, dann zimmer ich sie mir zurecht, dann ist es in der drin, dann ziehe ich es aus ihr wieder raus und sage, schaut her, die Geschichte beweist es. Der ganze Zirkus, nur der Schein von einem Beweis, sonst gar nichts. Jetzt könnte man doch sagen, ja, wenn Sie schon alle Ihre Beweise so erzielen, wenn Sie schon Ihre Anliegen so sehen, wenn Sie Ihre Lehren so gewinnen und wenn Sie dabei noch wissen, und zum Beispiel der Karr, von dem ich vorhin gesprochen habe, so ein Methodologe der Geschichtswissenschaft, schreibt es ja richtig extra hin. Ja klar ist es bei uns parteilich. Ja klar ist es ja so, dass da der politische Standpunkt eingeht. Wenn Sie das noch sagen, dann könnte man doch jetzt eigentlich mal vermuten, dann können wir doch vermuten, dass Sie auf die Idee kämen, ja dann können wir es auch sein lassen. Erst muss ich meinen Standpunkt in eine geschichtliche Situation verwandeln und dann die geschichtliche Situation wieder erlehre, dass mein Standpunkt rauskommt. Und dann weiß ich auch noch, dass das Völlefanz ist. Da könnte man doch sagen, da lässt man es. Dann will ich noch eine Geschichte dazu sagen. Und dass das Völlefanz ist, ist eine Sache, die ist nicht unbekannt. Der Hegel hat schon vor 150 Jahren alles dazu Nötige gesagt, und zwar sogar noch nicht. Der Hegel sagt so, man verweist Regenten, Staatsmänner und Völker vornehmlich an die Belehrung durch die Erfahrung der Geschichte. Was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben. Jetzt sagt er aber nicht, die waren zu blöd dazu, Lehren zu ziehen, sondern er macht weiter. Jede Zeit hat so eigentümliche Umstände, ist ein so individueller Zustand, dass in ihm und aus ihm selbst entschieden werden muss und allein entschieden werden kann. Im Gedränge der Weltbegebenheiten hilft nicht ein allgemeiner Grundsatz, nicht das Erinnern an ähnliche Verhältnisse, denn so etwas wie eine fahle Erinnerung hat keine Kraft gegen die Lebendigkeit und Freiheit der Gegenwart. Und das ist doch erstmal das wichtigste Argument an dem Ding. Freiheit, ja in der Gegenwart entscheiden sich doch die Mächtigen wenigstens immer nach ihren Gesichtspunkten und nicht danach, dass in der Geschichte irgendwann irgendwer ihnen ein Vorbild gegeben hätte und dann hätten sie gesagt, ja da muss man jetzt nacheifern. Deswegen, weil jeder seit solch nein liest, gibt es auch einen Pluralismus der Geschichte und deswegen, weil jeder den aktuellen Geisteszustand der Nation nein liest, gibt es ein dauerndes Umschreiben der Geschichtswissenschaft, sagt der Hegel. Deswegen löst eine reflektierende Geschichte die andere ab. Jedem Schreiber stehen die Materialien offen, jeder kann sich leicht für fähig halten, sie zu ordnen und zu verarbeiten und seinen Geist als den Geist der Zeiten in ihnen geltend machen. Überdruss an solchen Zeug stellt sich ein. Also alles ewig bekannt und ewig raus und ewig geklärt, dass ein historisches Vorbild kein Beweis für gar nichts ist. Mal immer abgesehen davon, was die Parteilichkeit, dass ein historisches Vorbild sein Inhalt nach ja sowieso bloß in Staatsbürgertugenden besteht. Tausendmal bewiesen, dass der Schluss von der Vergangenheit auf die Zukunft nicht geht, dass man nicht sagen kann, weil das Deutsche Reich einen Krieg verloren hat, verliert es den nächsten auch. Nein, da haben alle Politiker sagen, muss man es auch so einrichten, dass man den nächsten nicht verliert. Weil es keinen Schluss von der Vergangenheit auf die Zukunft gibt, weil vergangene Zustände eben ganz andere sind als die gegenwärtigen. Trotzdem hören sie nicht auf, ihre Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Und ich will jetzt einen Übergang machen und sagen, dass sie auf den Schein des Beweises, der mit diesem Zirkus produziert wird, Wert legen, ist bloß die halbe Miete. Die andere halbe Miete ist es, dass die Befassung mit der Vergangenheit selber schon ein Wert ist und keineswegs nur getrieben wird und getrieben werden soll, um Lehren zu ziehen, sondern um selber geschichtlich zu denken und in der Geschichte zu denken. Das ist jetzt die Abteilung, die echt ein wenig schwierig ist, weil sie in Psychologie übergeht. Ach, das heute, ausgerechnet heute, früh die FAZ aufgeschlagen, schreibt die FAZ, was wir vom Lernen der Geschichte lernen. Der Autor des Artikels stört sich erstmal sehr daran, dass um den 8. Mai herum lauter Lehren gezogen worden sind. Er sagt, die Frage, was wir aus der Geschichte lernen können, ist leicht beantwortet, wenig vielleicht nicht. Selten genug haben Historiker das Gegenteil behauptet. Da täuscht er sich. Oft genug haben sie es behauptet. Jetzt wird es aber erst interessant. Jetzt geht erst die Frage los, also lernen kann man aus ihr nichts. Also lassen. Jeder rationelle Denker, was habe ich davon? Nix. Also weggelegt, ein anderes Fach studiert. Der Historiker hier überhaupt nicht. Der Historiker fängt damit erst an. Er sagt, Lehren ziehen, das kann nicht der Witz der Geschichtsbetrachtung sein. Und dann geht's weiter. Allerdings könnte man denken, Geschichte zu treiben sei unerheblich, wenn man ja aus der Geschichte doch nichts lernen könne. Doch dieser Schluss wäre falsch. Jetzt muss man sich erst mal neu finden. Jetzt hat es geheißen, dass man nichts daraus lernen kann, steht mal fest, aber deswegen ist umso wichtiger, sich damit zu befassen. Argument, der Mensch lebt mit Geschichte. Ob er auf sie neugierig ist oder nicht. Er wird durch Geschichte intellektuell und gefühlsmäßig berührt. Der Einzelne kann der Begegnung mit der Geschichte nicht ausweichen. Ebenso wie Gruppen und Völker. Der Mensch tut daher gut daran, sich auf den Umgang mit Geschichte einzustellen. Die Geschichte hilft einem nur selten und dann zufällig die Fehler zu vermeiden, die andere zu anderen Zeiten gemacht haben. Das ist das Harnisch-Argument. Aber da sagt er, das selten und zufällig und man kann sich, das ist keine Grundgeschichte zu dran. Aber der Umgang mit Geschichte kann einem helfen, die Fehler zu vermeiden, die ein falscher Umgang mit Geschichte ausbrüten kann. Das ist ein nettes Argument jetzt. Das ist das Argument, Nasenbohren nützt zwar nichts, aber richtig Nasenbohren vermeidet falsch Nasenbohren. Also das ist gut. Geschichte zu ignorieren oder Geschichte unkritisch für politische Zwecke auszubeuten, ist fehlerhafter Umgang mit der Geschichte. Ich lese noch eine Passage vor und dann will ich drüber reden. Jetzt geht dann weiter. Die Frage, was wir aus dem Lernen der Geschichte lernen können, ist jetzt aber schwer beantwortet. Gut. Es gibt keinen Königsweg zur Geschichte und der Weg zum geschichtsbewussten Denken ist besonders schwierig. Immer noch, ne? Warum soll man es machen? Es war überhaupt bisher nur das Argument, weil man sowieso nicht drum rumkommt. Nur das. Warum soll man es machen? Es nützt nichts. Wie lernt man sie richtig, ist schwer zu sagen. Und dann kommt was. Das Lernen der Geschichte geschieht erst im Erwerben von Kritikfähigkeit. Jetzt muss man aufpassen, was der Inhalt der Kritikfähigkeit ist. Um dieser Kritik willen darf der Blick auf die bemerkenswerteste Begebenheit, auf das herausragende Ereignis, nie von dem absehen, was vorher und nachher war. Es gibt nicht den einzigartigen Punkt in der Geschichte, den man nur verstanden haben muss, um dann Wichtiges beurteilen zu können. Wer nur einen Vorgang verstanden hat, hat auch ihn nicht verstanden. Also zwei Sachen sind in dem Artikel von heute drin und der ist nicht rechtsfatzmäßig und fällt quasi aus dem Konsens der Republik oder aus dem Konsens der Historiker raus. Der ist elend repräsentativ. Geschichte betreiben ist wichtig und zwar nicht wegen der Lehren, sondern deswegen, weil man in Geschichte lebt, mit Geschichte lebt und mit Geschichte konfrontiert ist. Geschichtlich denken heißt, nichts als das zu analysieren, als was man es vorfindet, sondern zu schauen, was vorher und danach war und darin die Bedeutung zu sehen. Das ist schon eine richtige Verpflichtung auf ein urteilsloses Denken. Es ist eine Verpflichtung drauf, bloß nicht beurteilen. Was war? Faschismus? Wie soll man darüber nachdenken? Wie kam es zu ihm? Was kam aus ihm raus? Kritikfähigkeit nennt der Historiker die Relativierung aller Zwecke und Ereignisse durch die inhaltslose und absurde Kategorie der Zeit. Dass es nicht immer so gewesen ist, dass es erst geworden und dann vergangen ist, das will er als das Wesen, als die Einsicht, als das, was man sich merken soll, betrachten. Und warum will er das? Weil darin ein Geschichtsbewusstsein des Menschen besteht und gezüchtet wird und dem Menschen wichtig sein soll und muss. Dieses, der Mensch lebt in Geschichte. Das ist, und das soll jetzt die Auflösung von dem ganzen Unfug sein. Der Mensch lebt in Geschichte, er kommt dann nicht darum herum, also muss er sich auch mit Geschichte befassen. Das ist der prinzipiellste und grundsätzlichste Einreihgedanken, den man überhaupt erfinden kann. Ich gehöre zu was dazu, von dem ich bloß ein ganz kleines Element bin. Ich gehöre zeitlich zu am davor und am danach. Und ich bin höchstens am Moment davon. Ich weiß mich, aber bedeutend. Ich weiß mich gewichtig. Ich weiß mich, ja, bedeutend gewichtig, indem ich mich als Einzelindividuum unbedeutend weiß. Aber aufgehoben in was, wo ich als Individuum in was Überindividuellem verschwinde. Da merkt man jetzt, dass die ganze Geschichte, was sind die Lehren, also man muss historisch denken. Und wenn dann einer von uns fragt, wozu, dann gibt die Scheinantworten, weil dann hat man eine Lehre oder ein Vorbild. Aber die Wahrheit heißt, man muss geschichtlich denken, damit man geschichtlich denkt. Die Lehre ist das Verfahren selber, nicht was rauskommt, sondern das Verfahren selber ist die Lehre. Wer sich bereit findet, sich als Minute im Lauf der Zeit seines Volkes zu betrachten, der liegt per se richtig, ist nämlich Nationalist und zwar in einer unglaublich absoluten, unglaublich brutalen Art. Er ist nämlich Nationalist, ohne dass er noch wüsste, warum. Ein Nationalist, der sagt, ich bin für Deutschland, weil wenn Deutschland in der Welt was zu melden hat, dann gibt es hier Arbeitsplätze. So ein Mensch, der täuscht sich. Die gibt es nicht, wenn Deutschland in der Welt was zu melden hat. Die Weltgeltung der Republik hat nicht den Auftrag und auch nicht den Effekt, Lohn herbeizuschaffen oder gar Lohnerhöhung. Ein solcher Nationalist, der sein Mitmachen mit sowas begründen möchte, ist glatt widerlegbar. Dem kann man sagen, Freund, du täuscht dich, nix mit den Löhnen. Je mächtiger die Nation, je größer ihre Weltgeltung, desto länger der Wehrdienst. Das ist vielleicht der Zusammenhang. Und desto niedriger die Löhne, aber doch nicht umgekehrt. Ein Nationalist, der historisch denken lernt, ein Mensch, der die Historie schätzt, der sich mit Historie befassen mag, der sagt, schau, schau, so alt sind zum Beispiel die Deutschen schon. So einer, der hat sich eingereiht, und zwar ohne ein Argument, ohne einen Hebel, einfach, weil er dazugehört, weil er ein Deutscher ist, betrachtet er die deutsche Geschichte und hat seine Dazugehörigkeit zu einer verehrungswürdigen Angelegenheit gemacht. Dadurch, dass er sie im Lauf der Geschichte, dass er sich als im Fluss der Geschichte produziert weiß. Stehend weiß und im Fluss der Geschichte bestimmt, also auch verpflichtet weiß. Auch dieses ist eine Sache, oder dieses ist eine Sache. Diese Leistung des historischen Denkens ist eine Geschichte. Dazu braucht es die Historie nicht als Wissenschaft. Das kennt jeder zunächst als private Tätigkeit von Menschen, die eben über die intellektuellen Instrumente verfügen, über ein vergeigtes Leben Zufriedenheit zu zeigen. Also über die geistigen Instrumente verfügen, die zu einem anständigen Menschen, der alt wird, dazugehören. Mit einem alten Menschen, und das weiß man ja auch, daran wird ja bekanntlich auch gemessen, ob einer alt ist, kannst du immer Gespräche führen, die gehen so. Mensch, früher war am Gänsberg vielleicht was los. Und weißt denn du, dass in der Rosenstraße am Pferdemetzger gegeben hat? Das Argument ist nicht, dass der Pferdemetzger gut ist. Das Argument ist nicht, dass die Zeit heute schön ist, wo man kein Pferdefleisch mehr essen muss. Es mag sein, dass das unter der Hand auch nochmal mit vorkommt. Da hat man anstehen müssen. Viel wichtiger aber als diese Vergleiche, die dann Vorteile, fiktive Vorteile konstruieren, indem man sagt, damals war es schlechter wie heute, also sind wir froh, dass wir heute nicht damals leben. Viel wichtiger als dieses Verfahren des Vergleichs und des Nutzenbehauptens ist das viel grundsätzlichere, das, da war ich vor Jahr dabei, das ist bei Mainz, ein geistiger Heimatgedanke aller grundsätzlichster Art, wie die Idioten im Ruhrpott und die Idioten in Franken und die Idioten an der Waterkant immer sagen, ohne dass sie noch ernsthaft die Behauptung einschließen würden, ihr Landschaft wäre besser als die von anderen, sagen, aber wir wollen es gerade so. Im Ruhrpott liebt man den rauchverhangenen Himmel, das ist eben unser Art. Diese Idiotie der Heimatliebe, diese Gleichung, weil X aushalten musste, ist es meins. Die Gleichung, die es für die Region gibt, die gibt es ganz speziell auch als den eigenen Rückblick aufs eigene Leben, indem man immerzu, und zwar völlig qualitätslos, ein Interesse ausspricht, nämlich das war meins, indem dass ich unter diesen Verhältnissen aufgestanden bin. Viel mehr zum Beispiel als die Vätergeneration, die heute, ach sagen wir mal jedenfalls gewisse, die sich nicht als Helden in Bezug auf den Krieg aufführen, lieben es trotzdem, über den Krieg zu reden und darüber zu erzählen. Nicht aus Stolz, wie viele Russen sie erschossen haben, sondern aus, habe ich alles mitgemacht. Und da ist jetzt auch das Mitgemacht nicht die Sache, nicht die Seite. Da wird auch nicht gesagt, so viel Opfer konnte ich bringen. Auch die Seite ist es nicht. Sondern, bitte, mein Leben gewesen. Ganz einfach, weil man drunter fällt, ist es was für mich. Weil ich es habe aushalten müssen, ist es meins. Und da kann man dann stolz drauf sein. Oder aber nur interessiert. Warum verkaufen sich denn, und das ist ein interessanter Punkt, Geschichtswissenschaft ist mir die einzige Wissenschaft, die nicht angewendet wird, wenn es ans Volk geht, sondern die dem Volk selber als geistiger Genuss verabreicht wird. Warum verkaufen sich denn die Bücher Alt-Nürnberg in Bild und Wort? Warum verkaufen die sich denn so gut? Jeder schaut sich das, wo er dazugehört, an und sagt, schau, da gehöre ich dazu, unser Stadt, meins. Dieser Gedanke, das ist das Verfahren der Geschichtswissenschaft oder dieses geschichtlich Denkens. Und das kann jeder, ohne dass er Historiker ist. Eben deswegen, weil es dieser absolut grundsätzliche, absolut inhaltslose, damit aber auch unangreifbare Einreihgedanken ist. Ich will euch auch noch was vorlesen, weil auch diese Erkenntnis nicht zu den Neuigkeiten zählt, weil auch die Erkenntnis nichts ist, was erst eine marxistische Gruppe hätte rausbringen müssen. Was alles längst entlarvt und dargestellt ist, aber weil das Bedürfnis, die ideologischen Bedürfnisse in einer kapitalistischen Republik so feststehen, mag niemand die existierenden Kritiken zur Kenntnis nehmen und als Argument dafür nehmen, dass man diesen Scheiß dann halt lieber bleiben lassen sollte. Der Friedrich Nietzsche ist einer, der betätigt sich richtig als Psychologe des Historischen. Und da sagt er, die Geschichtswissenschaft hat drei Funktionen. Die erste, das ist die monumentale, das ist die, die ich vorhin gesagt habe, Vorbilder machen. Und dazu sagt er, wenn die Geschichtswissenschaft Vorbilder machen will, ja, dann muss ich natürlich betrügen, Retuschen anbringen, alles verfälschen, damit die Vorbilder rauskommen. Klar, stimmt, fertig. Zweitens, die Geschichtswissenschaft hat einen antiquarischen Charakter. Und da möchte ich euch mal eine größere Passage vorlesen, wie der das sieht. Die Geschichte gehört also zweitens dem Bewahrenden und Verehrenden, dem, der mit Treue und Liebe dorthin zurückblickt, wo er herkommt, worin er geworden ist. Durch diese Pietät trägt er gleichsam den Dank für sein Dasein ab. Das ist so richtig. Der Nietzsche ist nicht mal richtig dagegen. Aber recht hat er. Dank fürs Dasein abtragen, fürs pure Dasein irgendeiner Instanz danken, wenn das nicht ein bedingungsloser Untertanengedanke ist. Ich lebe, also habe ich Dank abzustatten. Wem denn eigentlich? Der Mutter, war zur Mutter doch, ja. Ja, hätte sie ja nicht gemacht, nur braucht sie kann zum Dankesong hinterher. Indem er das von Alters her Bestehende mit behutsamer Hand pflegt, will er die Bedingungen, unter denen er entstanden ist, für solche bewahren, welche nach ihm entstehen sollen, und so dient er dem Leben. Auch dieses. Das, woraus er entstanden ist, also dieses, was ihn bestimmt, in das, worin er neigeboren ist, das, was er nicht gewählt hat, da benimmt er sich, als ob er es gewählt hätte, und seine Tat soll es weiterreichend sein. Der Besitz von Urväterhausrat verändert in einer solchen Seele seinen Begriff, denn sie wird vielmehr von ihm besessen. Sehr stark. Wer geschichtlich denkt und das Alte verehrt, der ist nicht der Chef übers Alte, sondern der macht sich geistig, lässt er sich in Besitz nehmen von der Tradition, in der und durch die er lebt. Das Kleine, das Beschränkte, das Morsche und Veraltete erhält seine eigene Würde und Unantastbarkeit. Da merkt man schon den Unsinn, ne? Das Morsche und Veraltete erhält seine eigene Würde und Unantastbarkeit dadurch, dass die bewahrende und verehrende Seele des antiquarischen Menschen in diese Dinge übersiedelt und sich darin ein heimisches Nest bereitet. Ja, je morscher, desto mehr bewirkt die Übersiedlung die Produktion eines heimischen Nests. Die Geschichte seiner Stadt wird ihm zur Geschichte seiner selbst. Er versteht die Mauer. Auch gut, er versteht die Mauer. Er versteht die Mauer, das getürmte Tor, die Ratsverordnung, das Volksfest wie ein ausgemaltes Tagebuch seiner Jugend und findet sich selbst in allen diesen, seine Kraft, seinen Fleiß, seine Lust, sein Urteil, seine Torheit und Unart wieder. Hier ließe sich leben, sagt er sich dann, denn es lässt sich leben. Merkt er, wie, also hier wirklich, wirklich wahr, wie recht der Nietzsche hat mit seiner Entlarvung der Psychologie des Interesses an Tradition. Der Mensch lebt, schlecht und recht, er lebt unter den Bedingungen, die ihm aufgeherrscht werden. Und anstatt, dass er sich ein Urteil über die Bedingungen, die ihm aufgeherrscht werden, macht, sieht er sie im Zug der Zeit und kann gar nicht umhin zu sagen, hier lässt sich's leben, weil er es ausgehalten hat. Hier lässt es sich leben. So blickt er mit diesem Wir, auch das richtig, das ist das Einreihen, so blickt er mit diesem Wir über das vergängliche, wunderliche Einzelleben hinweg und fühlt sich selbst als den Haus-, Geschlechts- und Stadtgeist. Mitunter grüßt er selbst über weite, verdunkelnde und verwirrende Jahrhunderte hinweg die Seele seines Volkes als seine eigene Seele. Den höchsten Wert aber hat jener historisch-antiquarische Verehrungssinn, wo er über bescheidene, raue, selbst kümmerliche Zustände, in denen ein Mensch oder ein Volk lebt, ein einfaches, rührendes Lust- und Zufriedenheitsgefühl verbreitet. Sehr richtig. die kümmerlichsten Umstände, da leistet dieser historisch-antiquarische Sinn einiges. Mitunter sieht es wie Eigensinn und Unverstand aus, was den Einzelnen an diese Gesellen und Umgebungen, an diese mühselige Gewohnheit, an diesen kahlen Bergrücken gleichsam festschraubt. Aber es ist der heilsamste und der Gesamtheit förderlichste Unverstand. Genau, wahrhaftig, jawohl. Es ist, und damit ist Schluss mit dem Zitat, die entgegengesetzte Empfindung, das Wohlgefühl des Baumes an seinen Wurzeln, das Glück, sich nicht ganz willkürlich und zufällig zu wissen, sondern aus einer Vergangenheit als Erbe, Blüte und Frucht hervorzuwachsen und dadurch in seiner Existenz entschuldigt, ja gerechtfertigt zu sein. So, das ist der Nietzsche und wie gesagt, das ist die Psychologie des historisch Denkens. Und das ist auch die Lehre, die das historische Denken verabreicht, völlig unabhängig davon, ob man Lehren draus zieht. Und das, diese Haltung des Geistes, diese Demut, diese eigene Existenz per aus der Vergangenheit herkommend für verehrungswürdig halten, diese Demut ist es, auf welche abgezielt wird. Wenn in den Zeitgeistdiskussionen heutzutage immer wieder gesagt wird, dieses soziologische Denken muss weg, was wir brauchen, ist wieder mehr historisches Denken, eine ganze Generation ist unhistorisch aufgewachsen und so weiter. Was die vermissen, ist diese Demut einer Haltung, die eigene Existenz, wie immer sie sei, für notwendig, weil von was anderem herkommend betrachtet. Die Demut ist es, die vermisst wird, wenn sich über einen unhistorischen Zeitgeist empört wird. Und das, meine ich, ist erstmal der total nationalistische Kern allen historischen Denkens. Gleichgültig, ob er sich vorträgt, wie jetzt die von uns zitierten Beispiele aus der letzten Woche, diese deutschnationalen Pamphlete, oder ob er sich glatt sozialdemokratisch, kritisch und anders vorträgt und distanziert vorträgt. Gleichgültig, ob er deutsche Geschichte behandelt oder römische oder russische. Dieses Prinzip ist der nationalistische Kern vom historischen Denken. Damit will ich jetzt erstmal Schluss machen an der Stelle und Raum für Debatten, Diskussion, Fragen und noch ein paar Sachen nachtragen, wenn sich dazu Gelegenheit ergibt. Kommilitonin, wie schaut es aus? Soll was diskutiert werden? Will wer was einwenden oder sagen? Also es gibt keine Meldungen, dann mache ich zwei Nachträge an der Stelle. Wenn niemand was sagen will, kann er mich ja immer unterbrechen. Das Letzte, was ich jetzt erzählt habe, dieses grundsätzliche Interesse an dem Geschichtlichen, das Interesse an der Tradition, das ist geistig, das ist theoretisch ungefähr das und die Befriedigung von ungefähr dem Bedürfnis, welches der Kommilitone in der vorhin zitierten Seminardiskussion, wozu Geschichte, angesprochen hat mit dem Argument, man will doch wissen, wo seine Familie herkommt. Nochmal diesen Kommilitonen und sein Argument betrachtet. Will der was wissen? Überhaupt nicht. Will der wissen, Oder gibt es irgendeinen Schluss, den er daraus ziehen könnte, wenn er erfährt, dass seine Urgroßmutter Hure war? Oder Nonne? Überhaupt nicht, weder das eine noch das andere. Die Frage, man will wissen, wo seine Familie herkommt, die erfragt überhaupt nichts. Interesse für die Familie haben, das ist der Gehalt, sonst nichts. Nur das Interesse am eigenen Herkommen, weil es der Grund der eigenen Existenz da ist. Es gibt noch eine ganze Kategorie anderer Lehren aus der Geschichte. Und die sind alle gleichgültig, ob sie sich als kritische oder unkritische vortragen, Ausdrucksweisen dieser Demutshaltung gegenüber dem Faktischen. Es gibt Lehren, die sind jetzt methodisch, die heißen nicht, ein Volk braucht Tapferkeit, sonst geht es unter. Die heißen auch nicht, ein Zwei-Fronten-Krieg ist nichts für Deutschland, sondern die sind jetzt methodische Lehren aus der Geschichte, die sind dann zum Beispiel vom Kaliber. Die Geschichte ist doch eine ewige Wiederkehr desgleichen. Oder die Umkehrung davon, die Geschichte ist keine ewige Wiederkehr desgleichen, sie ist Fortschritt. Oder marxistisch, die Geschichte ist doch eine Geschichte von Klassenkämpfen. Alle diese Äußerungen haben eines an sich. Sie sind Methoden der Erklärung der Notwendigkeit dessen, was jetzt ist. Sie sind also, seien sie welche sie wollen, sie sind Äußerungen, wie soll ich sagen, die das Kontemplative, das sich zufrieden geben wollen. Wer über irgendeinen Zustand sagt, er wäre ein Schritt im Fortschritt, der sagt, er ist nicht resigniert, er glaubt ans Gute in der Geschichte und an der Realität, mag sie schlecht sein, wie sie will, sieht er, dass er Grund zu dieser Hoffnung hat. Also sie auch das Gute, und sei es nur im Keim, schon in sich hat. Sie selber schreitet fort, ist ja seine Behauptung. Der andere, kann man auch wieder Scheindebatten zwischen rechts und links anzetteln nach dem Feld. Der andere, das gilt als links, Fortschritt. Der andere, der ist die ewige Wiederkehr desgleichen. Das gilt als zynisch und hoffnungslos und er als rechts. Der Sache nach genau dasselbe. Die Geschichte ist die ewige Wiederkehr desgleichen. Da machen wir uns mal gar nichts vor. Das ist doch der Standpunkt. Das, was ist, ist gekommen und ohne, dass ich irgendeinen Grund dafür sage, sage ich, weil ich Geschichte dazu sage, sage ich, es ist gekommen und es musste ja wohl auch so kommen. Und mich enttäuscht keiner mehr, weil ich schon enttäuscht bin. Besser wird das nicht mehr. Ewige Wiederkehr desgleichen. Selbst der Satz, Geschichte ist eine Geschichte der von Klassenkämpfen, ist eine ziemlich untaugliche Diagnose. Weil man soll halt gefälligst, wenn man schon mit Klassenkämpfen konfrontiert ist, wir sind ja bloß einseitig. Wenn man damit konfrontiert ist, dann soll man halt sagen, worum es wem geht. Und dann sagen, ob man für an ist von denen, die es da gibt. Oder ob man meint, dass man selber was vorhat drin. Aber zu sagen, Geschichte ist die Geschichte von ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, ist auch, das merkt man schon, ist auch so ein elend entrückter, ein elend sich zurücklehnender Satz. Ja, der Satz nicht. Der Mensch, der sagt, lehnt sich dabei so richtig zurück. Er kennt sich aus. Ja, so ist es. Das ist in der Form der Unzufriedenheit eine Zufriedenheit. Klar ist die Welt nicht in Ordnung, aber so ist sie. Sie ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, das war sie schon die ganze Zeit. Auch mit dem Spruch ist wenig zu ernten, man soll sich lieber seiner enthalten. Man merkt schon ein bisschen daran, weil nicht der Klassenkampf Objekt der Beurteilung ist, sondern die Geschichte. Und beurteilt wird sie mit dem Satz, die wäre eine verklassen könnten. So, ich wollte jetzt also erstens, das war der eine Zusatz, ich wollte noch erinnern daran, dass es eine ganze Reihe von modernen geschichtsphilosophischen Lehren aus der Geschichte gibt. Und die sind allerdings gerade wie die anderen. Sie sind nur das Aussprechen der Demut gegenüber dem Lauf der Dinge, die man vorhin als das Interesse an der Geschichte besprochen haben. Was zweites? Es ist auch völlig gleichgültig für diese Qualität, für diese Leistung der Geschichte, ob sie von oben her geschrieben wird oder von unten her. In der Bundesrepublik gibt es beides und beides hat durchaus in diesem Sinn sein Recht und seine Leistung. Die Nürnberger waren in Bayern sauer, weil die Münchner eine Wittelsbacher Ausstellung gemacht haben und dabei das Königtum so verherrlicht haben. Da hat der Nürnberger SPD-Standpunkt gesagt, na, das ist doch nicht das Richtige. Da machen wir was anders. Wir machen eine Industrieausstellung. Und wie sie vor 2 Jahren auf die Wittelsbacher Ausstellung getichert sind, die Bürger, und gesagt haben, schau, schau, der König. Da, bei uns hat es mal einen König gegeben. Und Kutschen hat er gehabt. Und geheiratet hat er mit diesem und jenem. Und dann ist es hin und her gegangen und so weiter. Das ist alles diese wohlgefällige Betrachtung der Herkunft. Genauso umgekehrt, jetzt von unten, Industrieausstellung. Tja, leicht war sie nicht die Zeit. Aber wo wären wir heute ohne die damals? Na, nirgendwo natürlich, ist ja klar, weil die waren ja vor uns. Und es kann ja kein Loch vor uns gewesen sein. Wohlgefällige Betrachtung des Frühkapitalismus als eine Heimat des Arbeiters. Und darin übrigens eine schwere Verbeugung davor, dass der Arbeiter eine Stütze der jetzigen Nation ist. Also das ist doch Proletkult, was da gemacht wird. Das ist doch eine richtige Verehrung für die Proleten. Da schaut, ihr seid auch Subjekt der Geschichte. Ihr seid wenigstens auch Teil unserer Geschichte. Schaut es euch an. Und dann läuft man durch die Dinger und sagt, damals waren die Küchen eingerichtet. Oder auch nicht. Jedenfalls, das Wichtige an dem Ding ist, es kommt nicht auf die Urteile an, sondern aufs Interesse dran. Nicht darauf, was einer dann davon hält. Und wenn er sagt, Gott sei Dank, ist heute nicht mehr so wie damals, oder das muss auch schön gewesen sein damals. Gleichgültig, was er sagt. Das Interesse für die Gegenstände ist dieses Heimischfühlen. Und das ist der Trick. Und es wird schwer bedient. Jetzt wieder Eisenbahnausstellung. So, jetzt kann man dann wieder die alten Waggons anschauen und sagen, schau her, früher ist früher. Ich hätte noch einen letzten Nachtrag, wenn es keine Wortmeldungen gibt. Das schaut ja so aus. Ich hätte noch einen letzten Nachtrag. Der passt aufbaumäßig überhaupt nicht rein, ist aber eine interessante Idee. Dass das Geschichtliche erklären, dieses eine Sache aus den Bedingungen ihres Entstehens erklären, dass das eine Methode ist, wie man eine Sache sowohl für notwendig wie für nicht notwendig erklärt, war vorhin schon mal in der Diskussion. Was jetzt passiert ist, Prinzip der historischen Erklärung aus den Bedingungen, muss so sein, weil die Bedingungen dafür da waren. Zweitens, muss natürlich auch nur deswegen so sein, weil ausgerechnet die Bedingungen da waren und die hätten vielleicht auch nicht sein müssen. Dieses Prinzip. Einerseits will man eine Notwendigkeit sagen, andererseits sagt man ja doch nur, es war halt so. Das ist über das historische Erklären sogar bekannt. Es gibt eine Formulierung, die heißt, ach, das ist ein historisches Faktum. Und damit kann man genau beide Gedanken meinen. Damit kann man meinen, das ist ein historisches Faktum. Also eins, das gibt's nicht bloß, das ist auch entstanden. Also kann man sich nicht drum drücken. Also kommt man nicht drum herum. Also hat man es anzuerkennen. Zum Beispiel in der Formulierung. Das ist doch ein historischer Auftrag des deutschen Volks. Das ist ein historischer Anspruch des deutschen Volks. Das ist eine historische Bewusstseinslage der Arbeiter, der Bürger und sonst wie. Und genauso kann man sagen, das ist doch bloß ein historisches Faktum. Bei Marx und in der ganzen linken Diskussion war früher das Argument historisch, also nicht notwendig, also bloß Faktum. Da hat die Aufteilung gegeben, logisch und historisch. Das eine ist notwendig und das andere ist bloßer so. In der Formulierung, das ist ein historisches Faktum, steckt einerseits, das ist mehr als ein bloßes Faktum, und andererseits kann man genau den gegenteiligen Sinn damit verbinden, mit demselben Recht, das ist bloß ein Faktum. Und daran entlarvt sich, an dem, dass es durchaus beides gibt und beides mit dem gleichen Recht gibt, da entlarvt sich, dass das Erklären über Bedingungen eben doch nichts anders ist, als dem faktischen einen Schein von Notwendigkeit umzuhängen, dessen Scheinhaftigkeit im nächsten, im anderen Augenblick durchaus auch wieder gewusst wird. Also es ist was ganz interessant auffällig, dass es dieselbe Formulierung gibt und sie hat 100% den gegenteiligen Sinn. Und es ist korrekt, weil in dem historisches Faktum sowohl der Anklang von Notwendigkeit wie der Anklang von Zufall genau gleichermaßen mit demselben Gewicht drinsteckt. Also nochmal nachgeschoben, weil es mir eingefallen ist an der Stelle, ein Hinweis auf, wie untauglich die Erklärungen sind, wenn die Resultate der Erklärungen genauso notwendig wie zufällig erscheinen. Gut, damit mache ich Schluss.